Und jetzt Die Welt von Sibylle Berg. After what was said, I can't help but sleep with one eye open. The integrity of what we share is now unconvincing. Hart muss ich werden, um zu wissen, was zählt, was wichtig ist. Und dann kann ich der Welt die Antwort geben. Die ist, ich muss hier überleben. Muss Sieger sein mit aller Macht. Nicht angerührt, nicht ausgelacht, auch nicht bedrängt und klein gemacht. Ich werde meinen Körper stellen. Fickt euch ins Knie und gute Nacht. Ich werde meinen Körper stellen. Fickt euch ins Knie und gute Nacht. What was said? Das habe ich für dich gereimt, Paul. Ich kann dich gar nicht sehen. Paul? Ich habe nur Grissel auf dem Monitor. Bist du das, der so keucht, Paul? Du sollst doch nicht das Licht ausmachen, wenn ich mit dir rede. Schläfst du etwa, Banause? Dein Haar weht im Wind. Von meinem Fenster aus, da seh ich dich gehen. Du winkst herauf und bleibst sekundenlang stehen. Ich denk, wie schön war es doch eben noch hier mit dir. Meine Hoffnung ist, dass da draußen ein Mensch auf mich wartet. Warten können sie, die Jungen. Sie sind fast alle arbeitslos. Oder studieren, um im Anschluss arbeitslos zu sein. Oder sie befinden sich in einem Praktikum für 10 Jahre. Problemlos könnte da also jemand herumlungern und auf mich warten. Eine junge Frau mit grünen Augen und Interesse an Kung Fu. Vielleicht heißt sie Lina. Mein Mensch befindet sich vielleicht genau jetzt an seinem Fenster, sieht dahin, wo vor dem Dauerregen mal Himmel war und fragt sich, ob in einem Liebeskontext ein anderes Gefühl hergestellt werden kann als Schmerz. Irgendwann tut es doch immer weh, weil einer will und der andere nicht. Oder einer nicht mehr will oder beide nicht genug und dann sitzt man sich gegenüber und wundert sich. Ich lieb sie. Das kennst du doch, Paul. Ich lieb sie. Ich lieb nur sie, nur sie, nur dich. Oh, ich lieb sie. Oh, oh, oh, oh, ich lieb sie. Ich lieb nur sie, nur sie, nur sie, nur sie, nur dich. Prost, gibt Schlimmeres. Jung zu sein und am Abend alleine zu Hause zum Beispiel. Meine selbst zusammengestellte Familie ist auswärts. Gemma beim Shoppen, Minna beim Sport und ich hänge hier rum und kümmere mich um deine Unterhaltung, Paul. Guten Abend, meine Möbel. Was habt ihr heute so gemacht? Bin ich daheim, schnappt mich die Stille. Das Bett, der alte Hund, der lacht. Es riecht so einsam in der Wohnung. Die Lampe hängt so gelb darin. Und ich weiß nicht, was ich lieber alleine oder Gruppe bin. Liebe gibt's doch nur in Liedern. Im Leben gibt's doch sowas nicht. Wenn dich die Sehnsucht richtig packt, dann ist es Nacht. Und du bist nackt. Obwohl ich nicht darauf brenne, nackt zu sein. Und Sehnsucht das falsche Wort ist. Ich sehne mich nur nach Orten und Dingen, die ich kenne. Nach einem Gefühl, das mir aus Filmen bekannt ist. Ich wurde noch nie von einem Menschen geliebt. Jemanden, der ohne sich an mich gewöhnt zu haben, von mir bezaubert ist, gibt es nicht. Dabei habe ich gute Zähne. Ein Tag wie jeder. Ich träum von Liebe. Doch eben nur ein Traum. Aha, aha. Menschen, wohin ich schau. Großstadt getrieben. Ich sehe sie. An Abenden wie diesen habe ich immer eine unklare Angst, dass alles so bleiben könnte, wie es gerade ist. Grau. Und dass ich von einem dämmerigen jungen Menschgefühl direkt in das gerate, was ich bei Älteren sehe. Die pure Verzweiflung. Als hätte sich irgendein Versprechen nicht erfüllt. Alle, die ich kenne, suchen nach diesem Unbekannten, das sie in Momenten ahnen, in denen der Alkohol genau in der richtigen Menge im Körper steht und genau das richtige Lied läuft. I'm a party girl, do it whirl. See my eyes, throw a glance, can't you see I'm a natural? Life of a party girl, funny eyes, make you love, want me bad. Grenzenlos und unendlich wollen wir sein. Und sind doch nur wer, der besoffen ist und mit jemandem nach Hause geht, der auch nur mit jemandem nach Hause geht. Ich bin mit Lina nach Hause gegangen. Doch leider hat sich bei mir ein Gefühl entwickelt, das ich aber ignoriere. Im Gefühle ignorieren bin ich großartig. Wir sind jetzt sehr gute Freundinnen, sagt sie, und ich bin nicht unglücklich verliebt. Ich mache nur eine Persönlichkeitsentwicklung durch. Ich lerne keine Ansprüche zu haben, zu nehmen, was ich geschenkt bekomme. Ich kenne keine, die nicht süchtig nach Liebeskummer wäre. Man nimmt so schön ab dabei und die tiefen Gedanken sind auch nicht zu verachten. Lina! Sorry, Paul. SMS von Lina. Ich dreh durch. Ich dreh durch. Ich werd wahnsinnig. Ich fall um. Ja, ich fall um. Ja, jetzt. Jetzt fall ich um. Ich fall um. Okay. Ich bin ganz ruhig. Komplett in meiner Mitte. Ich bin nicht verliebt. Und es gelingt mir spielerisch, diese SMS erst in einigen Stunden anzusehen. Ich schau nur ganz kurz. Lina schreibt, dass sie heute Morgen bei einem jungen Mann im Bett aufgewacht ist. Morning has broken like the first morning. Moment, ich muss mich kurz übergeben. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning. Praise for them springing fresh from the world. Lina ist also bei einem jungen Mann im Bett aufgewacht, der nicht ihr Freund ist und es auch nicht werden soll. Sicher nicht. Wer will denn so etwas komplett Spießiges wie eine Beziehung? Mit dem sie aber diesen Moment erlebt, in dem alles richtig ist, über Einklang und so weiter. Zwillingsseelen. Moment, sie sagt wirklich Zwillingsseelen? Und es ist, als hätten sie sich früher in einem anderen Leben gekannt. Anderes Leben, Nahtoderfahrung, Zwillingsseelen, Seelenwanderung, Wohlfühlzone. Ich verdrehe die Augen, wenn ich es kurz zeigen darf, für alle auf YouTube. Also ich verdrehe die Augen ungefähr so. Und ich denke, sure. Und Lina weiter. Ich warte nicht auf seinen Anruf, weil es mir um heteronormative Besitzansprüche geht, sondern ich finde, die Einmaligkeit der Übereinstimmung unserer Charaktere verdient, dass wir uns weiterhin sehen. Verstehst du, was ich meine? Und ich so, verstehe. Lina studiert Kunstgeschichte oder Theaterwissenschaft oder Kulturmanagement. So genau habe ich nicht zugehört. Ich war damit beschäftigt, ihren Nacken anzusehen, in den ich gern gebissen hätte und die Haare auf ihren Armen, die ich gern berührt hätte. Ich brauche einen Schluck, hallo! Ich bin ziemlich gut darin, immer die richtige Menge Alkohol zu erwischen. Lina antwortet nicht. Warum antwortet sie jetzt nicht? Ich habe doch nur geschrieben, glaubst du, er sieht das genauso? Und jetzt antwortet sie nicht. Ob sie jetzt denkt, dass ich verliebt in sie bin? Lina macht nur, was wir alle machen. Sie will keinen, der sie will, denn das klingt langweilig und nicht nach Leidenschaft. Sie will etwas, das Aufregung herstellt und Schmerzen. Sie will nicht gewollt werden. Will wen, der in einer Beziehung ist oder nochmal nachdenken muss oder gerade blockiert ist und echt noch Zeit braucht. Dann kann man so herrlich tief sein und leiden und Gedichte schreiben. Und nach 3 Wochen kommt das nächste Ding. Und alle, die ich kenne, zweifeln an sich. Sie reden von Bindungsunfähigkeit, von Nähe, die sie nicht zulassen können, von Erwartungen, die nicht erfüllt werden. Sie sagen, ich kann mich nicht einlassen. Er oder sie kann sich nicht einlassen. Und wir suchen nach Handwerkszeug, nach dem Geheimnis der Reparaturanleitung, um die Sache in Ordnung zu bringen. Doch es ist einfach nur Glück. Glück. Da gibt es kein Nicht-Genügen oder Falschsein oder zu viel wollen. Da gibt es nur diesen einen Menschen hinter dem Fenster, der genau mich gut findet und den nichts an mir stört. Und du, Lina, die du mich quälst, bist es wohl nicht. Hört das auf irgendwann, dieses Rumgeleide mit Ü40? Paul? Hörst du noch zu? Oder bist du schon wieder in Ohnmacht gefallen, du Opfer? Obwohl Opfer sage ich kaum mehr. Die Zeiten, in der ich andere geschlagen habe und vermutlich mich meinte, sind vorbei. Was? Du, süßes kleines Ding, du hast geprügelt? Könntest du fragen. Und ich würde sagen, ach ja, wenn man über genug Aggression verfügt und körperliche Gewalt nicht scheut, macht man fast allen Angst. Und läuft los bei Einbruch der Dunkelheit. Gemma-Minna und ich. Mit Hoodies. Mit Masken. Manchmal Bärenkostümen, wenn das Wetter es hergab. Mit Baseballschlägern, Morgenstern. Ein oder zwei Jungs haben wir uns zugetraut. Dreiergruppen nur, wenn sie definitiv jünger aussahen als wir. Von hinten in die Kniekehlen treten. Die Überraschung nutzen. Manchmal Nasenknochen brechen hören. Den Kopf auf den Bordstein. Aber ich schwöre, Paul, wir haben nie einem das Genick gebrochen. Nur sehen wollten wir, was da blutend lag. Sich einpinkelt. Gemma fand es immer schrecklich. Sie hatte Angst um ihre Nägel und hat Statistiken zitiert, die Wahrscheinlichkeit belegten, dass eines der Opfer stirbt oder wir inhaftiert werden oder dass wir einfach nur verdammte Psychopathinnen sind. Ich habe darüber nachgedacht. Wir haben dann damit aufgehört, sind zusammengezogen und haben Yoga gemacht. Nein, falsch, blöder Witz. Wir sind zusammengezogen und leben nun eher die friedlichen Anteile unserer Persönlichkeit. Du weißt schon, all das Weibliche. Urban Knitting, lustige Bommelkondome über Straßenpoller, kleine Blumensträuße in Vasen, Mode- und Kosmetikbloggerinnen in Personalunion. Wir sind heute so, wie es von uns von der imaginären Gesellschaft erwartet wird. Schuhbesessen, reinlich, niedlich, sauber. Wir lachen an den richtigen Stellen, also über andere. Ich habe mir Zigaretten auf dem Arm ausgedrückt. Mir eine Glatze rasiert wie Britney. Ich habe mir Magneten unter die Haut getackert und Haken in die Lippen gezogen. Nur um dazuzugehören. Zu der richtigen Gruppe. Zu den Coolen. 1A Bipolar. Wenn ich es mal zeigen darf. Schau an, ich habe Angst vor Plätzen. Vor Mixern und vor weißen Frauen. Hör her, das ist doch völlig seltsam. Ich wage mich nicht in einen Raum zusammen mit zwei Hamsterkindern. Und diese Pillen hier verhindern, dass ich jetzt auf den Boden falle. Ich sterbe aus und wir beenden den miesen Reim an dieser Stelle. Meine Gedichte werden immer brillanter. Und irgendwie bin ich dankbar, dass ich mir damals keine Runen auf die Stirn habe tätowieren lassen. Denn Runen sind inzwischen out. It doesn't matter what you create. If you have no fun. Pretty girl, put down your pen, come over here, I'll show you how it's done. Paul, du musst jetzt still sein, wir sind online. These. Ich vermute, wenn man Ü40 ist und sich nicht mehr für Sex interessiert, dann denkt man, wer mich nicht will, kann mich am Arsch lecken. Ich säubere mal lieber meine Wohnung. Aperçu. Alles, was unser Leben belegen könnte, ist in Schränken oder Waschbecken verschwunden. Selbstkritik. Wir quatschen alle mit wichtigen Mienen den gleichen Mist, der überhaupt nichts meint. Tatsache. Ich bekomme das Wort Sehnsuchtsort nicht mehr aus dem Kopf. Zwillingsseelen. Ich weiß, was ich will. Dir alles zeigen, was ich jemals gesehen. Was du auch immer tust, verzeihen und verstehen. Was ich noch nie vorher im Leben getan, fang ich jetzt an. Verlieren, will deine Hände sanft und weich auf mir spüren, glauben daran, dass es auch so weitergehen kann. Dieses tolle Draußen sagt mir momentan nichts, denn da ist die Welt und man muss sich zu ihr verhalten, muss Meinungen haben und die sollen politisch korrekt sein. Ich muss den Fluss meiner Gedanken pausenlos auf seine Korrektheit überprüfen. Welche Randgruppe, zum Beispiel Frauen, könnte sich durch welchen heteronormativen Sprachgebrauch missachtet sehen? Heteronormativ ist das Wort der Saison. Letztes Jahr war es authentisch und im Jahr zuvor nachhaltig. Meine Entscheidungsgewalt beschränkt sich darauf zu bloggen und relevante Konsumentscheidungen zu treffen. Nein, ich will keinen verdammten Schleichkatzenkaffee. Ich mag keine Dinge, die durch Körper gewandert sind. Tschüss. Before printing, think of the environment. Es gilt, in Sekundenbruchteilen zu entscheiden, ob Waren ihr endorphinausschüttendes Versprechen einlösen und zugleich politisch unbedenklich hergestellt worden sind. Ob sie scheiß nachhaltig und zugleich sexy sind. Before printing, think of the environment. Meine multiplen Abspaltungen könnten in einem kapitalismuskritischen Stück einen Chor bilden und singen: Ich will keine beschissenen Schleichkatzenbohnen. Meine Wohnung hat keine Chance, als Beispiel wirklich ironischen und zugleich coolen Einrichtungsstils in einem Block zu landen. Keiner wird den Atem anhalten und denken, das ist wirklich die Wohnung eines urbanen Trendsetters. Obwohl der Boxsack und die Schwerter eine starke Aussage machen. Für ein Mädchen, muss man mit leicht angehobener Stimme dazu sagen. Meine Wohnung, was rede ich da? Das Haus gehört der Autorin des Bestsellers Die Wandervagina. Ein wirklich mutiges Buch. Es geht um Geschlechtsteile, die bestraft werden. Alle Frauen, die ich kenne, lesen gerade Bücher, in denen Sätze stehen wie: Verschämt beuge ich mich über sein monströses Genital. Mit starken, gleichsam sehnigen Händen reißt er mir den Kopf in den Nacken und stößt mit seinem Liebespfeil tief in meinen lüsternen Rachen. Nimm mich, mein Gebieter, höre ich mich röcheln. Sie lesen so etwas natürlich ironisch und schauen ironisch Model-Castings-Shows, machen Anführungszeichen in die Luft, um die Ironie zu manifestieren, sagen Sachen wie: Ich sehe Castingshows irgendwie in einem hegemonischen Kontext. Und die Jungs tragen ironisch kleine Hüte, schauen Fußball, weil das ein alle Schichten verbindendes Event ist, und engagieren sich politisch in Kommentarblogs. Und das meinen sie ernst. Es gibt auf der Welt, und damit meine ich in der Stadt, in der ich wohne, oder genauer die Orte, an denen ich verkehre, nur ironische, gut aussehende junge Menschen oder erwachsene Männer, die in Anzügen ihre geformten Körper aus Transportmitteln in Großraumbüros schieben und dabei mit dem Backenknochen malen. Neulich, als Minna dir das Essen gebracht hat, habe ich so Angst gesehen in deinen Augen, Paul. Angst vor dieser Frau. Grundlos, zumindest heute. Eine Alkoholikertochter mit Migrationshintergrund. Der Vater kam aus Glauchau, die Mutter aus Jena. Minna betreut den Online-Bereich unserer Firma. Illegales Viagra-Zeug. Bestellung, Homepage, Datenverschlüsselung. Vielleicht wird sie irgendwann mal eine richtige Firma haben. Ich wünsche ihr das. Im Moment haben wir eine kleine Nähekrise. Minna wurde sportlich. Minna, du bist beim Zumba. Großartig. Minna skypt aus der Umkleide. Da kannst du natürlich nicht hier bei mir sein an einem gelben Samstag, wenn du mit deinem Körper Tanzschritte in ungelüfteten Räumen ausführst. Einatmen, beruhigen. Dazu muss gesagt werden, vielleicht macht mich Minnas Körperding auch nur so wütend, weil ich Größe 38 trage und dringend etwas unternehmen muss, weil es nicht sein kann, dass eine junge Frau Größe 38 trägt und dann in Läden angeekelte Verkäuferinnenblicke zur Verfügung gestellt bekommt. Oder im Sommer, Gott, im Bad, Ekel. Weil es einfach nicht sein kann, dass Bevölkerungsteile mit Fettpolstern durch die Straßen eiern, denn den Anforderungen des Systems kann man doch mit einer Schlagseite nicht gerecht werden. Ansage. Die Welt braucht nur noch Marathonläufer. Schon wieder an zu regnen, by the way. Es regnet schon ein Dreivierteljahr lang. Es gibt keinen Frühling mehr und keinen Sommer. Vielen Dank, lieber Aktienhamsternder Paul. Vielen Dank, liebe Mama. Und manchmal vergesse ich das, oft aber liege ich wach nachts und denke, das ist jetzt das Ende der Wärme, das Ende der Welt. Es wird nur noch kalt sein und regnen und ab und zu ein paar Tage warm. Und alle rennen nach draußen, um sich schnell zu paaren. Aber das wird die Welt nicht retten. Und warum? Weil ich Größe 38 habe. Minna, nein, leider kann ich nicht aus dem Haus. Ich muss noch Tabletten fertig machen. Eine muss ja arbeiten, die Abendlieferung für die Online-Kunden, die von etwas Rattengift und Traubenzucker einen Ständer bekommen. Außerdem muss ich heute noch mit Mutter telefonieren. Ich muss eine Fremdsprache lernen. Und vor allem muss ich kein Zumba machen. Paul, ich war dort. Ich habe es gesehen. Es war Entäußerung. Dicke Körper in Ekstase. Vollstulpen. Es war das Grauen. Gut gelaunte Hausfrauen. Das ist auch so ein Beruf. Im Haus zu sein und Frau und warten, ob ein Partner zurückkehrt. Also 3000 Hausfrauen, darunter Minna, die früher mit mir und Gemma Menschen zusammengeschlagen hat. Die Welt hält an, ich höre mich atmen. Ich weiß, wie ich das fliehen kann. Das Lästige sich etwas fragen. Ich mache Sport. Ich bleibe dran. Gute Güte, sagen die Menschen in den Pausen zwischen unbeholfenen, aber intensiv ausgeführten Bewegungen, die mich an Prominente erinnern, die in Afrika mit Kindern tanzen. Warum zum Teufel tun sie das eigentlich? Das Subjekt ist der Träger eines irreduziblen Mangels. Mein Mangel, lieber Paul, entsteht aus meiner für heutige Verhältnisse völlig unzureichenden Bewegung, wenn man von einigen Minuten am Boxsack absieht. Mode, einschließlich der Kosmetik, ist die Pornografie der Frauen, weil sie ihren hochentwickelten Sinn für Berührung und ihre Freude am eigenen Körper belohnt. Interessant. Wer hat das gesagt? Wir reden in Zitaten, die wir für Sekunden begreifen, ehe irgendetwas unsere Aufmerksamkeit ablenkt. Merkst du, wie ich immer von wir und unser rede? Wie ich mich durch die Identifikation mit einer Gruppe davor drücke, Verantwortung für mich zu übernehmen? Fragen für morgen. Wie werde ich überflüssige Pfunde am schnellsten los? Welches Beauty-Produkt würde ich mit auf eine einsamme Insel nehmen? Macht mich dieses Motto-Shirt begehrenswert? Wollen mich alle ficken, wenn ich diese Skinny Jeans trage? Und dann schaut man sich an, von wem man so begehrt wird, und denkt sich, das kann ja mal keine Auszeichnung sein. Paul? Normalerweise überlebt das keiner, der solche Fragen aus meinem Mund hört. Alles gesagt, nichts erfunden, erwiesen. Alles gegeben, legst es uns auf den Tisch. Das ist deine Seele, deine Schwäche, deine Worte. Dahinter bist du, man zerfleischt ist, ordnet dich. Ja, draußen ist Sommer. Du weißt es nicht. Furcht vor den eigenen Gedanken. Du gehst nicht raus. Über den Play der Engel am Kiosk schenkt dir Zigaretten. Blödsinn, Geschwafel, ihr schwebt um den Lena, ich habe geträumt, du hättest Gefühle, die nicht mehr gelten, leider. Aber trotzdem so Breitwand, so mit Insel und Strandburg, Gegenlicht und Getränken. Und du hast richtig viel Text. Und du sitzt so im Dunst und sagst, nur noch ein paar Jahre, bis ich alt bin. Richtig alt, bis Schluss ist. Solche Angst, weil ich die Absperrung sehe. Hab solche Angst und keine Zeit mehr für Fehler. Ich muss es richtig machen. Mein Herz schlägt leise und das ist es, was ich noch will vom Leben. Eine gute Ruhe. Zu Hause ist ein Mensch, bei dem ich bleiben sollte, weil er mir wohltut, mich durch Bäche trägt, mich zudeckt in der Nacht und mein Herz bleibt leise. Es ist wie egal, es ist etwas gestorben, ich weiß nicht was, aber es ist gut, dass es tot ist. Ich bin vernünftig geworden, ich bin erwachsen geworden, über Nacht, über welche auch immer. Und für einen schwachen Moment denke ich, der eine käme. Ganz schlechter Gedanke, dumme Idee. Das Herz holpert, setzt aus, steht still und die Hände feucht und verdammt, geflogen sind wir. Kein Boden mehr, so ein Schwachsinn. Und es war alles egal, ich mir und die Welt, solange ich ihn halten konnte. Viel gelacht, wenig gegessen und gar nicht geschlafen. So eine Liebe, die vielleicht einmal Hass wird oder Wut oder Trauer, aber nie enden wird und egal, nie, niemals. Zu viel von allem, Tränen und Blut und so schön war er, dass Menschen wegschauen mussten. Ich wegschauen musste, weil Schönheit Angst macht. Hätte ich ihn halten können. Wollte doch nicht mehr als neben ihm auf auf ihm, unter ihm liegen und ihn ansehen, nicht mehr bewegen, nicht mehr essen, nicht mehr atmen. Im Schnee habe ich mit ihm gelegen und er hat gestrahlt wie aus Reaktoren ausgebrochen. Und ich habe ihm die Nase geleckt, das Gesicht sauber. Und ich habe ihn so geliebt. Mein Leben für ihn, denn mich gab es nicht mehr. Ihm die Arme absägen, die Beine, dass er nicht von mir gehen könnte. Ihn fesseln, den Rumpf verbiegen, den Kopf, den Blonden, in eine Büchse. Ihn mit mir führen und böse auf alles um ihn, das nicht ich war. Auf jeden, der ihm die Hand geben durfte, auf den Stuhl, der ihn tragen konnte. Getragen hätte ich ihn. Und dann versuchte ich mit meinem Körper in seinen zu kriechen, dass er ganz starr wurde vor Abscheu. Die Nacht, die kälteste meines Lebens. Es war die Nacht, in der ich alt wurde, alt. Und zur Frau werde ich jetzt. Jetzt wird gelebt. Prima Leben. Ich freue mich drauf. Die Sonne geht unter, das letzte Boot auch. Gott, ist das alles friedlich. Ich habe auch schon zugenommen. Oh Lord, worum geht es denn? Um Ruhe. Darum, dass es einem gut geht. Um Hindu werden. Dick auch. Darum geht es. Fürs Leben taugt ein Mann, der einen schlafen lässt. Träumen. Von der großen Liebe. Welche Sage ist das? Sie ist für Kinder. Für Mädchen. Ein Mädchen bin ich jetzt nicht mehr. Wäre er noch da, jetzt in mir. Täte Gift dorthin, wo er Löcher gerissen hat, mit den Zähnen. Säße er doch in mir. Trüge ich ihn mit mir, könnte ihn beschützen. Frau geworden sein heißt, den Tod in Reichweite zu wissen. Die Wechseljahre. Aber so viel Spaß am Geschlechtsverkehr. Und keine Unsicherheiten mehr, keine Aufregung und Falten und Träumer. Die Nacht kommt und ich bin Frau. Erwachsen. Morgen werde ich Kostüme kaufen und kluge Entscheidungen in Ruhe fällen. Schön ist das. Schön ist das. Endlich Ruhe. Und dann gehe ich über die Insel. Die Luft ist warm, riecht wie eine Decke, gespült, frisch. Decke aus Liebe, aus Küssen, aus Küssen. Der Himmel, nur noch einmal fliegen, einmal bevor das Erwachsensein kommt. Ruhig ist es geworden. In einer Gasse stehe ich, die weißen Häuser sind warm, warm wie ein Mensch. Wie er, würde er doch kommen auf dem Boot. Dein Haar weht im Wind und dein Gesicht. Und ich würde es halten. Ich würde er kommen, ich schwöre. Ein Jahr säße ich, ohne Nahrung zu mir zu nehmen und hielte nur sein Gesicht. Würde die Tränen von ihm wischen, die er weinen würde, weil ich seinen scheiß Kopf nicht losließe. Es ist schön, endlich eine Frau zu sein. Ganz Frau möchte ich eine Schlinge um jenen Baum legen, meinen Frauenkopf da reingeben, einen letzten Blick auf ein Meer, auf ein Boot, auf dem der richtige Mensch nie mehr kommen wird. Der richtige Mensch. Laut und ein wenig spitz mit herausgestreckter Zunge musste ich lachen und sah den richtigen Menschen, wegen dem Lina dann irgendwo tot herumhängt, vor mir. Schräger Pony, verdeckt beginnende Geheimratsecken, die haben alle heute mit Mitte 20, vermutlich was im Grundwasser, enge Hosen, Boots, korrekter BMI, Nerdbrille. Die Projekte von so einem sind Blog schreiben, Fußball schauen, in einer schlechten Band spielen, nicht zu Vorlesungen im Bereich Theaterwissenschaft gehen, kiffen, ironisch grillen im Sommer, Island-Trip planen über Silvester, Weihnachten zu den Eltern, Scheck abholen, bling, später dann was mit Informatik bei einer Versicherung und tschüss. Lina schreibt, dass sie ihn morgen trifft und dass sie aufgeregt ist und ob sie sich später noch melden kann. Und ich so, sicher, klar, weiß noch nicht, ob ich dann da bin. Sehr lustig. Ich werde das Telefon in der Hand tragen, alle paar Minuten untersuchen. Um 2 in der Nacht wird sie dann eine Reihe unverständlicher SMS schicken, aus denen ich tiefe Botschaften lesen werde, so in der Art, tschüss bis bald. Und ich werde dieses tschüss bis bald küssen und aus dem bald das Versprechen einer gemeinsamen Zukunft lesen. Fuck. Wo mein Herz nicht aufwärts fällt, steckt es nur noch unter. Wo mir meine Hoffnung fehlt, stehst du sinnlos da. Wo wir uns begegnet sind, stieg ich ziellos runter. Als ich über Wasser stand, tauchtest du hinab. Lass uns gehen, ja, lass uns gehen ein paar Schritte. Lass uns Fußstapfen malen im Sand und die Quallen uns beißen um unseren Verstand und das Salz uns ersaugen auf unserer Haut und entschlafen im düstersten Schlaf. Oh, Paul, ich hätte mir jetzt wirklich Applaus gewünscht. Aber deine Hände liegen in Fesseln. Blöder Scherz, ich weiß. Aber Sprache ist mir wichtig. Und überhaupt, ich kann es nicht erwarten, so zu werden wie du, Paul. Alt. Nicht mehr zu all diesen scheiß Partys gehen zu müssen. Zu Gallery Openings, den Gegenfestivals, den Tanztheater-Off-Produktionen und dem Stehen in Ecken und Schmieden hedonistischer Pläne, die alle unbedingt in einer Performance enden müssen. All dieses Zeug, das man altersbedingt machen muss, um sich seiner Lebendigkeit zu versichern. Übrigens, Paul, wann immer sich meine Leute zu Outdoor-Events hust treffen, werden wir von als alten Männern verkleideten Geiern umkreist. Sie tragen Chucks und denken das Länge von ihren Gesichtern ab. Klares? Nein. Seit ich denken kann oder laufen kann, umkreisen mich alte Männer wie du, Paul, und wollen Fotos von mir machen, weil sie Talentscouts sind. Oder sie wollen mir helfen. Sie sagen, na, du musst ja ganz schön unsicher sein, so wie du da stehst. Oder, ich bin mir sicher, dass du unter deinem Äußeren leidest. Oder, tu doch nicht so cool. Eigentlich bist du doch ein kleines Mädchen, das sich nach Liebe sehnt. Dabei meinen sie sich mit der Liebe. Früher fühlte ich mich seltsam unangenehm, nachdem mich diese alten Männer angesprochen hatten. Heute stelle ich sie mir sterbend vor. Ich halte sie fest umarmt, die alten Männer, streiche über ihren eingefallenen Schädel, ihre Atmung verlangsamt sich, sie klammern sich an meinen Arm. Bitte, ich will noch nicht gehen, sagen sie. Und ich drücke ihnen sanft die Augen zu und sage, du hattest nie eine Chance. Die Blümelein, sie schlafen, schon längst im Mondenschein. Lass sie schlafen. Lass sie schlafen und pack deine Sachen ein. Die Vögelein, sie sangen so süß im Sonnenschein. Dass sie singen, wird morgen auch so sein. Politisches Statement. Solange wir nachhaltig damit beschäftigt sind, panisch zu wenig zu essen am Tag und nachts heimlich Babybrei, den wir unter dem Bett gelagert haben, in uns zu stopfen und danach 10-mal die Treppen hoch und runter zu rennen, weil sich Babybrei nicht erbrechen lässt, solange wir uns Schminktipps im Internet ansehen und uns nach Zellulite abtasten, haben wir den Sieg nicht verdient in der Schlacht um die Weltherrschaft. Okay, dann halt, aber was ziehe ich da an? Ich kann da nicht hin. Ich kann diese Weltherrschaftssache nicht machen, wenn ich nicht mal weiß, wie man sich zu solchen Gelegenheiten korrekt und dennoch weiblich kleidet. Du hörst mich singen, aber du kennst mich nicht. Du weißt nicht, für wen ich singe, aber ich sing für dich. Wer wird die neue Welt bauen, wenn nicht du und ich? Und wenn du mich jetzt verstehen willst, dann verstehst du mich. Gemma geht dich zwar nichts an, Paul, aber du sollst später nicht sagen, ich hätte dich ausgegrenzt, obwohl es ein später für dich nicht geben wird. Zur Person, Gemma. Oder die Familie ruft. Außer Gemma kenne ich keinen Menschen, der noch ICQ benutzt. Sie mag dieses Quietschgeräusch. Die Gemma. Meine eventuell manisch-depressive Halbschwester. Die betriebswirtschaftliche Seite unseres Unternehmens, die sich aufregt, dass irgendwelche Idioten sie als stark pigmentierte fragen, wo sie so gut Deutsch gelernt und ob sie Heimweh hat. Und die vollkommen dafür ist, dass Männer Kopftuch tragen dürfen. Überdies hofft sie auf ein Angebot des Playboy. Das ist kein Widerspruch, sagt sie. Nein, das ist mein natürlicher Umgang mit meinem Körper und der Nacktheit. Gemma heißt eigentlich anders, aber ihr richtiger Name klang ihr zu provinziell. Ich ertrage sie nur, weil ich mit ihr verwandt bin. Und weil wir Dinge erlebt haben, die man nicht vergisst. Ich ertrage sie, weil ich sie verstehe, in ihrer Sucht geliebt zu werden. Weil ich akzeptiere, dass es Leute gibt, die einfach aufgeben, ihren Verstand einrollen und sagen, das Einzige, was heute noch zählt, ist Geld. Also will ich viel davon. Also lächle ich. Egal, dass meine Schließmuskeln versagen unter dem Dauerstress da draußen. Egal, dass ich Schuppenflechte bekomme bei all dem Wettbewerb da draußen, der die Leute wie auf Koks durch das Leben rasen lässt, kurz davor durchzudrehen. Ich verstehe Leute, die einfach mitmachen, was in unserer Welt am einfachsten geht. Gut aussehen und shoppen. Gemma, nein, ich will nicht raus. Ich will nicht mit dir shoppen. Ich muss arbeiten. Weniger ist mehr, Gemma. Leg dieses Lurchleder-Ding wieder ins Regal. SMS. Lina, meine zukünftige Ex-Liebe. Ich freue mich so, dass sie ihre Sorgen bei mir entlagern möchte. Ich nehme sie und lege sie um meinen Hals wie eine Wurstkette. Lina küsst also gerade mit einem jungen Mann, der Sven heißt und mit dem sie den jungen Mann, in den sie verliebt ist, betrügt, um ihn zu quälen. Und zwischendrin hat sie noch Zeit, mir zu simsen. Und ehrlich, wenn wir all die Zeit, die wir damit verschwenden, Menschen zu ficken, die wir nicht wirklich mögen, zur Errichtung utopischer Lebensgemeinschaften verwenden würden, wer wird die neue Welt bauen, wenn nicht du und ich? Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, Skype. Minna aus der Zumba-Toilette, auf der sie gerade ein wenig Koks nimmt, um die Endrunde des Tanzereignisses genießen zu können. Sie kommt heute später nach Hause. Sie will noch zu Beth, der auch anders heißt und eine Frau ist, die aber ein Mann war oder andersrum, das ist egal. Also die Wahrheit. Die wahre Wahrheit steht da draußen, bedient die Fernsteuerung von Spionagedrohnen, an denen Pimmel hängen, redet in einem krass bescheuerten Ghetto-Slang und schlägt zusammen, was nicht dem Weltbild entspricht. Also alles. Sei bloß froh, Paul, dass du das alles nicht kennst. Munter bleiben bis 2 Uhr am Morgen. Filme streamen, einnicken, aufwachen, Sinnlosigkeit, laute Musik anmachen, sexuell aussagekräftig anziehen, in die Nacht, Regen, dann anstehen. Ich habe es nie zu so einer Bedeutung gebracht, dass mich die Türsteher einfach durchgewinkt hätten. Also stehen, im Regen, eine Stunde Minimum, dann kommt man rein, dunkel, Schweiß, Rauch, Alkohol, Musik laut, Dubstep ist jetzt das Ding. Und dann steht man da also und denkt, jetzt muss ich auf die Tanzfläche gehen und allen zeigen, wie unglaublich lebendig ich mich zu Dubstep fühle. Und dann auf die Tanzfläche, jeden Schritt von sich beobachten, denken, dass alle jeden Schritt von mir beobachten. Rhythmisch tun, lebenslustig tun, sexuell tun. Aber interessiert's doch keine Sau, ob ich auf einer Tanzfläche herumwackle oder nicht. Ich tanze also. Ich bewege mich nicht äußerst elegant. Ab und zu sieht man da jemanden, der schön ist. Und dann kommt der hässlichste Junge. Es ist immer der mit Akne und rotem Gesicht und der fragt, na, bist du oft hier? Und ich dann so, Und er dann so, kann ich dir einen Drink holen? Und ich dann so, ach, lass mal. Und dann bin ich den Rest des Abends auf der Flucht vor einem mit Akne und rotem Gesicht, weil ich bei aller Härte ein unendliches Mitleid mit pickligen Jungs habe und ihn nicht gezielt zusammenschlage. Nein, ich schlage niemanden mehr zusammen. Wenn ich dich sehe, dann musst du rennen. Es nützt dir nichts, dann laut zu flennen. Ich hau dir Dinge auf den Kopf, ich beiß dir Stücke aus dem Arm. Ich ramm dir Füße in den Bauch. Och, schau, da sehe ich deinen Daumen. Hoch am Himmel stehen Sterne und sie strahlen in der Nacht. Ein Mensch sagt zu einem anderen, ich hab dir was mitgebracht. Und am Morgen bringt die Sonne Licht und weiße Wolken mit. Und die Menschen rufen Hallo, wir sind munter und topfit. Aber wo ist der Fanclub der Sehnsucht geblieben? Wer hat ihn vertrieben? Wo ist er hin? Ich hab ihm so viele Briefe geschrieben, weiß er denn nicht, dass ich einsam bin? Ich bin ein wenig widersprüchlich, was, Paul? Paul, nimm doch mal die Socke aus dem Mund und hör zu. Du fragst dich, was für ein Mensch ich bin, Paul? Ein normaler Junger scheint es, mit all diesen normalen jungen Menschensachen, mit schmutzigen Fingernägeln, abgeschnittenen Hosen, mit seltsamen Frisuren und keine Ahnung, was mit dem Leben anzufangen sei. Ein psychopathischer, glaubst du, weil ich Menschen geschlagen habe. Du musst arbeiten, fit sein für deine Arbeit, um mehr zu arbeiten. Und dann musst du Geld verdienen und dich verschulden und noch mehr Geld verdienen, um shoppen zu können, um dich noch mehr zu verschulden, du verdammter Sklave. Ja, das ist verwirrend, nicht, Paul? Weißt du, was mich verwirrt? Dieser Regen da draußen, der nicht mehr endet. Und die Katastrophen, die Wirbelstürme und Überschwemmungen und Seuchen, die immer näher kommen und von denen alle tun, als sei das nur so eine vorübergehende Sache. Aber was, wenn es einfach das Ende ist und wir bald so ein Roland-Emmerich-Skript da draußen haben? Die Eiszeit und die Flut und keinen Ort mehr und noch nicht mal eine Religion. Ui, tschüss. Gemma hat für ihr Übergangsoutfit auf einem Modeblog total miese Stilkritiken bekommen. Sie glaubt an das System und wird die Erste sein, die sich ihre Vagina begradigen lässt. Die vollkommene Abwesenheit von Depression in Gemmas Psyche macht mich fertig. Wie hält man das nur aus? Das Wissen darum, dass man irgendwann stirbt und nackt in einen Ofen geschoben wird. Wie hält man das aus, zu wissen, allein zu sein mit der Verantwortung für das Leben, in dem man alles falsch macht und keiner kommt, um einen zu retten? Dass man alleine ist, das hält man doch nicht aus. An manchen Tagen, in manchen Nächten, wenn ich von Partys komme, von sogenannten Sozialkontakten, vom sogenannten Spaß haben, von Alkohol und chemischen Hilfsmitteln. Und dann singen Amsel-Avatare. und das Pflaster-Avatar glänzt feucht. Und mir wird klar, dass ich diesen Moment nie mehr erleben werde. Und vielleicht auch keinen besseren. Ganz schön tief für eine ohne Studienabschluss in Philosophie? Dir. Natürlich ruft Mutter genau dann an, wenn ich über Sex nachdenke, was so ist, als ob sie in der Tür stände und mich beim Onanieren betrachtet. Keiner versteht Sex. Das obsessive Gerede, die Swingerclubs, die Lackkostüme, die Sexratgeber der Alten ekeln uns an. Etwas Neues haben wir nicht gefunden. Wir schauen ironisch YouPorn, knutschen selbstverständlich geschlechtsneutral, ficken, ohne dem große Bedeutung beizumessen. Ab und zu gibt es mal eine Abtreibung oder eine Mutterschaft mit 18, aber so richtig verstanden, was das mit dem Sex sein soll, hat doch keiner, den ich kenne. Die Vorstellung war... Du hörst weg, Paul, ja, wenn du noch lebst. Also, die Vorstellung war, ich sehe einen Menschen, der leuchtet. Wir erkennen uns. Gehen aufeinander zu. Schweigen. Musik. Dann an den Händen halten und zusammen weggehen. Es stand in der Fantasie immer eine vollkommen unbeobachtete Wiese bereit, auf der man sich zurechtlegte. Musik. Dann ewig in die Augen sehen. Herrchen am Körper betasten. Lachen. Peinlich. Dann Sonnenuntergang. Dann stundenlanges Küssen, sich halten, sich aneinander pressen. Geredet wurde in der Fantasie nicht, da war die Musik vor. Die Wahrheit war so. Besoffen, Party, Zelte, leichter Niederschlag, Mensch und ich knutschend neben umgekippter Bierflasche. Dann ins Zelt, dann gefummelt, kalte Füße, Atem nicht so brillant, Rock hoch, Hose runter, Schmerz, vorbei, klebrig, geheult. Es war so nichts. Die Sonne kommt. Und du bist hier, ich kann dich fühlen, ich bin ein Teil von dir. Weißt du jetzt, dass du frei bist? Weißt du jetzt, wer du bist? Weißt du jetzt, was du tun willst? Ich bin nicht unter dir, ich bin nicht über dir. Ich bin neben dir. Komm, schlaf bei mir. Komm, schlaf bei mir. Mist, Mutter, jetzt habe ich gerade Minna auf der anderen Leitung. Ja, ich weiß, ich soll nicht Mist sagen, aber meine technischen Möglichkeiten überfordern mich gerade. Mutter, außerdem ist es Samstagabend. Ich bin inmitten einer Filmdokumentation, habe eine halbe Flasche, vergiss es. Minna, ich habe Mutter am Telefon. Ja, Telefon. Sie glaubt, das Internet wird überwacht und Handys aktivieren die Sporen irgendwelcher Pilze im Hirn. Kurze Rede an die Mutter, warum ich keinen Lebensplan habe. Aber den hat doch kaum einer, denn wir wissen, dass man nichts mehr planen kann. Und dann begeben sich die meisten in Ordnungssysteme. Sie lernen, studieren, gehen arbeiten, heiraten, machen ein Kind, zahlen eine Wohnung an. Und dann werden sie arbeitslos. Das System bricht zusammen, plopp, und sie hängen sich auf. Oder irgendwas zeigt ihnen, dass Leben auch anders gehen kann. Ein paar brechen aus, lassen sich Bärte wachsen, leben in Kommunen, leben homosexuell, transgender, queer oder werden Guerillas und haben klare Feinde. Wir sollten da draußen alle nicht mehr mitmachen. Aber es wird immer Milliarden Streikbrecher geben. Wir können nicht gegen alles sein. Gegen Amazon und Google und Turnschuhe und McDonald's. Wir können nicht gegen die sein, weil sie überall sind. Weil es zu anstrengend wird ohne sie. Und darum sind wir einfach gegen, ich sag mal, gegen Roma oder sowas. Mutter, ja, natürlich habe ich mir heute schon Gedanken über meine Zukunft gemacht. Mutter, ich weiß nicht, die Menschen das Jahrzehnte aushalten mit sich alleine. Das sogenannte Leben, das so schnell vorbeigeht, weil man immer auf den Sommer wartet, den es dann ein paar Tage gibt und dann rennt man raus wie verrückt. Mutter glaubt, dass ihr Beitrag zur Weltrettung mit der Erzeugung von Nachwuchs geleistet ist. Mutter, ich habe dich nie Mama genannt, weil es so ein warmes Wort ist. Und unsere Geschichte von meiner Seite aus ja eher etwas Spitzes hat, Mutter. Weil du mir kein Role Model warst. Mutter, ich habe Angst. Nachts vor allem habe ich Angst, dass ich der einsamste Mensch auf Erden bleiben werde. Der hässlichste, traurigste, der einzige, der nicht weiß, wie er sich als Zahnrad in der Weltgeschichte begreifen kann. Ja. Und dass ich keine Superheldin bin, die nachts mutig Jungs auflauert und ihre Mutter aus dem Patriarchat befreit, sondern dass ich einfach nur ein Arschloch bin, wie alle anderen. Gemma hat nun endlich ihre Tasche gefunden. Sie macht sich auf den Nachhauseweg. Ich höre Mutters Atem. Sie wartet. Zu lange. Das schafft sie. Zu lang schweigen, zu laut atmen, zu seltsam klingen. Das schafft sie. Lena, ich sitze und schweige. Ich wünsche mir, ich könnte für etwas brennen. Ich könnte später in Talkshows darüber berichten. Wissen Sie, ich habe immer für meine Sache gebrannt. Für die Handchirurgie zum Beispiel, die ich betreibe, seit ich 5 Jahre alt bin. Dann stände ich auf und verließe singend das Studio, in dem ein paar Rentner Zuschauer spielen. Emma, ich denke, du kommst heim. Ich kann nicht. Ich telefoniere mit Mutter. Ja, unsere Mutter. Glaubst du, ich telefoniere einfach mit irgendwelchen Müttern, mit denen ich nicht verwandt bin? Hallo, sind Sie Mutter und wollen mit mir reden? Unsere Mutter, die starr im Dunkeln sitzt. Mutter, seid ihr glücklicher geworden mit euren Zielen? Minna, ich denke, du bist auf dem Weg nach Hause und bringst Salat mit. Mutter, was ich dir schon immer mal sagen wollte. Unsere Familie hat die Intensität eines Glases lauwarmen Wassers. Paul, es tut mir leid, dass du schuld bist. Du bist nicht mein Vater, hast dich aber immer so verhalten, voller Güte und so weiter. Du freutest dich immer so ausufernd, wenn du von deiner Arbeit nach Hause durftest und uns umarmen. Mutter hat nach der Geburt von Gemma ein wenig pausiert. Daraus wurde für immer. Es war ihr Wohl in dem für immer. Sie langweilte sich nicht. Sie sah okay aus für eine Frau Ende 30. Und am Wochenende gingen wir in Erlebnisbäder. Ich meine, das ist doch keine Kindheit, mit der man irgendein Versagen rechtfertigen kann. Ich dachte, wenn dieser Nicht-Vater Paul nicht mehr nach Hause käme, dann müsste doch Schwung in deine Mutterbiografie geraten. Dann würdest du ein krasser Sozialfall. Und mit deinen letzten verzweifelten Kräften würdest du etwas wie J.K. Rowling. Dann könntest du endlich das verdammte Vorbild sein, das ich brauchte. Ich habe Blumentöpfe auf die Straße geworfen, wenn Paul das Haus verließ. Hab Zucker in den Tank seines Wagens gestreut, Seife auf den Badezimmerboden geschmiert. Und irgendwann war der Nicht-Vater Paul weg. Und ich wartete auf den Ausbruch deiner Talente. Aber da brach nichts aus. Außer, dass du traurig wurdest. Wenn ich zu dem Thema mal ein Gedicht vorlesen darf. Es ist ein Sonntag im Oktober. Der Tee ist kalt. Wir trinken nicht. Du räusperst dich und fragst sehr heiser, von wo kommt nur das blaue Licht? Da sind die Jahre wie vergessen, geschmolzen, jetzt, an diesem Tag, im stummen Starren in die Tassen. Du sagst, du weißt, dass ich dich mag. Ich weiß, ich hab dich auch sehr gerne, nur langt es nicht, es reicht nicht aus, um einfach deine Hand zu halten. Mach, wenn du gehst, das Licht nicht aus. Der blaue Abend im Oktober, das Licht durch diesen Baum am Haus, da nahm ich diesen grauen Koffer und zog aus deinem Leben aus. Der blaue Abend im Oktober, vielleicht war da noch etwas Licht, die Welt war still und du sagst leise, vergiss nur deine Jacke nicht. Du sagst, dann wirst du also gehen. Ich sag, mach's gut, ich bin dann weg. Du starrst noch Stunden später auf diesen von mir leeren Fleck. Du wäschst die Tassen, spülst die Teller, du cremst dich ein. Der Schrank ist leer. Da stehst du nun die nächsten Jahre. Bewegen kannst du dich nicht mehr. Mutter, bist du da? Weinst du? Lena? Gemma? Minna? Ich höre euch nicht. Ich höre keinen. Seltsam, das Vibrieren im Raum. 4 Menschen schweigen irgendwo in der Stadt an ihren Geräten. Wenn keiner mit mir redet, wird mein Dasein unscharf. Paul, hast du Angst, blind zu werden, wenn du mal wieder ans Licht gelangst? Hab keine Angst, du wirst kein Licht mehr sehen. Ich kann aus der Nummer nicht mehr raus. Das verstehst du doch, Paul. Es ist egal. Ich bin jung. Für mich geht es morgen los. Morgen die Welt. Ich hab geträumt, der Winter wär vorbei. Du warst hier und wir waren frei. Und die Morgensonne schien. Es gab keine Angst und nichts zu verlieren. Es war Friede bei den Menschen und unter den Tieren. Da das war das Paradies. Der Traum ist aus. Der Traum ist aus. Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Und jetzt? Die Welt von Sibylle Berg mit Marina Frenk. Dramaturgie Thomas Fritz. Schnitt Christian Grund. Ton André Lühr. Regieassistenz Alexander Kühn. Hörspieleinrichtung und Regie Stefan Karnes. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2015.